wie häufig narrt uns Selbstbetrug. Der Toren gibt es stets genug, die Schatten haschen gleich Aesopus Hund, der jenen Knochen, den er trug, vergrößert schaut in eines anderen Mund, der ihm als Spiegelbild aus eines Flusses Grund entgegenfletscht, er springt und schnappt hinein, der eigene Knochen sinkt, der Fremde war nur Schein, und schwindet jenem Echten gleich im aufgewühlten Wellenreich. Mit Mühe nur entkam der Gierige der Gefahr, erkennend, dass sein Ziel ein eitles Trugbild war.